Und die Herrlichkeit des Herrn flutet unser Land. Und die Herrlichkeit des Herrn flutet unser Land. Die Schleusen des Himmels sind geöffnet. Alles wird erfüllt von seiner Gegenwart. Das ganze Land ist erfüllt von seinem Lobpreis. Das ganze Land ist erfüllt von seiner Kraft. Das ganze Land ist erfüllt von seiner Energie, von seiner Dynamis Power. Das Land ist erfüllt. Das Land ist erfüllt. Das Leben regiert in meinem Leben. Oh, das Leben. Sieh das Leben in deiner Natur, sieh das Leben in deiner Familie, sieh das Leben in unserem Land, sieh das Leben. Die Macht des Todes ist zerbrochen. Die Macht des Todes ist zerbrochen. Die Macht des Todes ist zerbrochen. Vater, in Jesu Namen breche ich jede Macht des Todes diesem Raum. Jede Macht der Krankheit, Vater, ich danke dir, dass Krankheit vor die Tür gesetzt wird. Ja, dass Krankheit vor die Tür gesetzt wird. Jede chronische Erkrankung, Diabetes, jede Schlaganfallerkrankung, jede Herzerkrankung, jede Allergie, ja, jedes Gebrechen, jede psychische Erkrankung, jede Depression, jedes was auch ich. Ja, was es auch geben sollte hier in Jesu Namen, es ist gebunden und zerbrochen, Herr. Und Vater, ich danke dir, dass dein Leben kommt, dass dein Leben kommt, dass dein Leben kommt auf jeden Einzelnen, auch auf dem Livestream, auf jeden, der zuhört, auf jeden, der zuhört, auf jeden, der zuhört. Ich danke dir. Wie kann das weggehen aus meinem Leben, was mich schon so lange begleitet? Ja? Und der Herr sagt, lass dich füllen mit dem Leben. Lass dich füllen mit dem Leben. Ja? Such meine Gegenwart. Such meine Gegenwart. Und das Joch ist schon zerbrochen. Hör zu, das Joch ist schon zerbrochen. Dulde es nicht mehr. Dulde es nicht mehr. Ja, werde unduldsam in dieser Beziehung. Unduldsam. Alles, was nicht gut ist, ist böse und muss raus. Ja, alles, was nicht gut ist, muss raus aus unserem Leben. Sei unduldsam. Der Herr fordert dich heute Morgen auf, sei unduldsam. Ja, weise dem Bösen die Tür. Widerstehe in Jesu Namen. Widerstehe in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass der Raum geflutet ist, Herr. Dass die Schleusen offen sind, dass deine Herrlichkeit durchgeht, Herr. Dass deine Herrlichkeit unser ganzes Land erfasst. Dass dein Leben unser ganzes Land erfasst. Ja, auch alle am Livestream erfasst, Herr. Mit deiner Kraft, mit deiner Energie. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Namen über alle Namen. Freudlosigkeit gehört dir nicht mehr. Ja, Freudlosigkeit gehört nicht zu unserem Leben. Ja, Freude gehört zu unserem Leben. Freude gehört zu unserem Leben. Ja, Paulus sagt, du kannst dich zu jeder Zeit freuen. Ja, Freude, Freude. Lass mal die Freude richtig durchgehen. Lass die Freude richtig raus. Lass die Freude raus. gehabt, dass Gott heute Zähne heilen will. Ja? Zähne. Ja, wenn du Zahnprobleme hast, wenn du einen neuen Zahn brauchst, wenn du eine Füllung brauchst. Ja? Und jetzt habe ich noch Zahnspange gehabt. Ist jemand hier mit einer Zahnspange? Ja, du leidest darunter schon eine Weile. Vielleicht auch im Livestream, ich weiß nicht genau. Ja? Also wenn euch das betrifft, wenn ihr... Du bist die Zahnspange. Okay, durchknien. Vater, ich danke dir jetzt, dass du sie durchströmst, Herr. Durchströmst mit deiner Kraft und dass die Zähne jetzt übernatürlich gerichtet werden, in die richtige Position kommen. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dass sie die Zahnspange nicht mehr braucht. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dass es sie nicht mehr braucht, Herr. Ich danke dir, dass jetzt Heilung kommt, dass jetzt die Zähne berührt werden, dass jetzt der Kiefer berührt wird, in Jesu Namen, durch deine Kraft, dass deine Kraft jetzt durchgeht. In Jesu Namen, frei und los, frei und los, frei und los. Ein schönes Lächeln. Wo sind die anderen Zahnleute? Ja, okay. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dass deine Fülle jetzt kommt auf alle diese Zähne, dass deine Fülle kommt auf alle diese Zähne, dass deine Fülle kommt auf alle diese Zähne, Herr. Ich danke dir in Jesu Namen, Füllung, Füllung, Füllung, Füllung, Füllung. Füllung, Füllung, Füllung. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus, für wunderschöne Zähne. Hi, ich danke dir, Jesus, für wunderschöne Zähne. Sing mal das. Ich danke dir, Jesus, für wunderschöne Zähne. Ich danke dir, Jesus, für wunderschöne Zähne. Du füllst die Löcher, du füllst die Lücken. Du machst alles heil, machst alles gesund. Machst alles heil, machst alles gesund. Vater, ich danke dir, ich danke dir, Vater. Wer braucht noch eine Füllung? Okay, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass deine Freude jetzt durch den Saal wallt, Herr. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berührst mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, Herr. Herr, danke für deine Gnade. Und ich danke dir jetzt für das Wort, was kommt durch unseren Pastor. Ja, und wenn du auf den Platz gehst, sagst du zu jemandem, du hast ein wunderschönes Lächeln. Du lächelst ihn an, sagst du, es ist ein wunderschönes Lächeln. Halleluja. Ja, du hast ein wunderschönes Lächeln. Halleluja. Preist den Herrn. Vielleicht lächelst du noch ein bisschen mehr, wenn du hörst, was die eine Adventskerze der anderen geantwortet hat. Die eine hat gefragt und gesagt, und was hast du heute noch vor? Sagt die andere Adventskerze, ich glaube, ich gehe aus. Oder die 11 Rentiere, die wollen ins Kino gehen und sie fragen ein weiteres Rentier, willst du nicht mitkommen? Der Film ist erst ab 12. Und dann noch, das muss ja auch wieder sein, ein Blondinenwitz, ne? Zum Abschluss des Jahres. 3 Blondinen treffen sich nach Weihnachten. Erste sagt, mein Freund hat mir ein Buch geschenkt. Dabei kann ich doch gar nicht lesen. Sagt die andere, das ist noch gar nichts. Mein Freund hat mir einen Terminplaner gekauft, dabei kann ich gar nicht schreiben. Sagt die Dritte, bei mir ist es noch viel schlimmer. Mein Freund hat mir einen Deo-Roller gekauft. Dabei habe ich doch gar keinen Führerschein. Okay, also sagt zu deinem Nachbarn nochmal, du hast ein wunderschönes Lächeln. Halleluja. Preist den Herrn. Herzlich willkommen zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Herzlich willkommen auch alle, die über Livestream zuschauen. Heute haben wir besonders viele über Livestream. Viele schauen uns im Urlaub zu. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zur Jahresendbotschaft. Der Heilige Geist hat in den letzten Wochen ein paar Dinge zu mir gesprochen, einfach von dem ich glaube oder wo er mir gezeigt hat, einfach, dass sie für das nächste Jahr wirklich Schlüssel sind. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Und ich möchte beginnen mit einem Schlüsselvers, von dem ich glaube, dass es ein Schlüsselvers ist für das neue Jahr. Und zwar Jesaja 60, Vers 2. Ja, Jesaja 60, Vers 2, da heißt es, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaft. Das ist der erste Teil. Und ihr Lieben, ich glaube tatsächlich, dass wir das im nächsten Jahr immer noch deutlich sehen werden. Und ich glaube auch, wenn du jetzt die Welt betrachtest, glaube ich nicht, dass die Welt, unsere Nationen jedenfalls, im kommenden Jahr wirklich die erhoffte Wende sehen werden, wirtschaftlich oder auch in anderer Hinsicht. Das ist, die Talsohle ist noch nicht durchschritten. Deswegen Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir... Sagen wir zu deinem Nachbarn, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott sagt, auch für dieses kommende Jahr, ganz entscheidend dafür, was du erleben wirst im kommenden Jahr, wird sein, worauf du dich fokussierst im kommenden Jahr. Du kannst dich fokussieren auf die Finsternis in dieser Welt. Du kannst darüber lamentieren und darüber jammern. Alles wird immer schlimmer, alles wird immer schlechter, alles bricht zusammen, was auch immer. Du kannst darüber lamentieren und du wirst entsprechend Dinge erleben. Aber du kannst dich auch entscheiden, gemäß Jesaja 60, 2, und auf das schauen, was Gott über dir sagt, nämlich seine Herrlichkeit, die aufstrahlt über dir, seine Herrlichkeit, die aufgegangen ist über dir. Ich glaube, dass 2026 wie nie zuvor das Jahr des Leibes Christi ist, wie nie zuvor ein Jahr der Herrlichkeit im Leib Christi ist, wie nie zuvor für dich ein Jahr sein wird, in dem seine Herrlichkeit über dir sichtbar wird, wenn du dich auf das Richtige fokussierst. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, auf Fokus kommt es an. Halleluja. Nicht die Finsternis dieser Welt ist unser Fokus, sondern die Herrlichkeit Gottes. Jesaja 60, Vers 1 ist der Vers, der vorsagt, steh auf, sei Licht. Sag zu deinem Nachbarn, steh auf, sei Licht. Aber bleib sitzen, okay? Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Es ist passiert. Andreas hat es vorher gesagt, die Herrlichkeit Gottes will unsere Nation fluten. Der Himmel ist offen. Jesus hat alles getan und seine Herrlichkeit möchte durch uns hervorkommen wie nie zuvor. Entscheidend ist, in welcher Dimension bist du unterwegs? In welcher Dimension lebst du? Paulus hat gesagt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist, das heißt wandelt auf der Ebene des Geistes. In diesem kommenden Jahr, ich möchte es ausrufen, wie nie zuvor, dieses kommende Jahr sollte für dich und für mich ein Jahr des Wandels im Geist sein. Wandel im Geist, was heißt es? Das heißt, wandel gemäß dem, was das Wort Gottes über dir sagt. Wandel gemäß der Realität, die das Wort Gottes proklamiert. Wandel gemäß der Realität der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Wandel gemäß dessen, was Gott über dir ausgerufen hat. Ja? Dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, Poli. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Und es wird sichtbar. Alles kommt auf unseren Fokus an. Kolosser 3, Vers 1 bis 4 ist noch eine Bibelstelle über Fokus. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Also nicht auf die Finsternis dieser Welt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Darauf sollst du dich fokussieren, auf das, was droben ist. Warum sollst du dich fokussieren auf das, was droben ist? Weil da dein Leben verborgen ist. Also, dass wir uns als Christen nicht auf die Finsternis dieser Welt fokussieren, sondern auf das, was droben ist, hat nichts mit irgendeiner frommen Weltflucht zu tun, so nach dem Motto, interessiert uns alles gar nicht, ist uns alles egal, ist uns alles wurscht, haben wir gar nichts mit zu tun. Es hat nichts mit irgendeiner heiligen, in Anführungszeichen, Abgehobenheit zu tun, irgendwie so über allem zu schweben, sondern wir wissen, nur indem wir das anzapfen, was droben ist, indem wir dieses Leben des droben ist, die Herrlichkeit Gottes anzapfen, nur dadurch können wir diese Welt hier unten verändern. Amen. Wirklich verändern. Ich spreche von wirklicher Veränderung. Ich spreche von nachhaltiger Veränderung. Das ist ein großes Stichwort in unserer Zeit. Nachhaltigkeit. Amen. Ja, nachhaltige Veränderung. Weißt du, nachhaltige Veränderung ist nicht irgendwas Kurzfristiges, Tagespolitisches, mal hier und mal da. Ich glaube, dass es noch zunehmen wird, die Versuchung wirklich für die Kirche Jesu Christi angesichts der Unruhen in der Welt und der Schwierigkeiten in der Welt auf so einen politischen Geist einzusteigen. Ja, der einfach zu allem irgendwie seine Meinung rausposaunt, jetzt politisch gesehen, und das verbindet irgendwie mit irgendwelchen christlichen Untertönen sozusagen in irgendeiner Form. Aber weißt du, nachhaltige Veränderung passiert nicht durch tagespolitische Entscheidungen oder Meinungen, sondern nachhaltige Veränderung geschieht dadurch, dass das Reich Gottes, das, was droben ist, dass es hier auf die Erde kommt und dass es wie, Jesus sagt es so, wie ein Sauerteig unter diese Welt gemengt wird. Und dort verändert es diese Welt. Weißt du, wir sind nicht angetreten als Christen, aber Jesus hat es nie gesagt. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, eine politische Revolution anzuzetteln oder irgendwie die politischen Verhältnisse umzustürzen, sondern unsere Aufgabe ist es, den Sauerteig des Reiches Gottes unter diese Welt zu mengen. Amen. Das ist besser als eure Reaktion, ja? Halleluja. Lukas 13, 20 bis 21, da sagt Jesus, oder ist von Jesus die Rede, und es heißt hier, und widersprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich habe mal nachgeguckt, was 3 Maß Mehl nach biblischem Volumen und Gewicht sind. Ja, also nach biblischem Volumen sind 3 Maß Mehl 22 bis 24 Liter. Also eine ziemlich große Menge. Kilogrammmäßig 10 bis 12 Kilogramm. Sauerteig war normalerweise vielleicht so eine Faust groß, so ein bisschen, so ein kleiner Batzen. Also du nimmst einen kleinen Batzen Sauerteig und du mischst ihn unter 22 bis 24 Liter Mehl, das ist so ein großer Behälter, du mischst es da drunter und Jesus sagt, hey, und es wird ganz durchsäuert. Weißt du, so ein klein bisschen Sauerteig des Reiches Gottes durchsäuert das ganze Reich dieser Welt. Durchsäuert am Ende auch die politischen Verhältnisse. Durchsäuert am Ende die wirtschaftlichen Verhältnisse. Durchsäuert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, aber nicht auf diese plakative Weise, so hallo, hier sind wir, hier ist unsere politische Agenda, bitte wählt uns, sondern indem wir die Kultur des Reiches Gottes proklamieren und kultivieren, und sie mengt sich, ich sag mal so, in einer geradezu subversiven Art und Weise unter das Mehl dieser Welt. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist subversiv unterwegs. Was auch immer das heißt, gell? Das heißt im Verborgenen, ohne dass jemand so richtig mitkriegt, verstehst du? Aber wir können sicher sein, das sagt Jesus, wir können sicher sein, wenn wir uns auf sein Reich konzentrieren. Und weißt du, das ist nicht unbedingt das, was du siehst. Das ist nicht unbedingt das, was vor Augen ist. Vor Augen willst du immer irgendwelche kurzfristigen, schnellen Ergebnisse sehen. Der Mensch will das sehen, menschlich gesehen. Aber deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist. Weil das Fleisch will immer irgendwie, bumm, hier was und da was und schnell und jetzt so und so. Aber weißt du, Jesus hat das Reich Gottes eben nicht mit so einem Instant-Wumm verglichen, sondern er hat es mit dem Sauerteig verglichen und der durchsäuert den Teig Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und er ist scheinbar klein im Vergleich zum großen Ganzen und trotzdem hat er die Kraft, alles zu durchwirken. Halleluja. Also die Herrlichkeit Gottes, die über dir aufgeht in diesem Jahr, hat die Kraft, alles zu durchwirken. Sie hat die Kraft, deine ganze Familie zu durchwirken. Sie hat die Kraft, deine Firma zu durchwirken. Sie hat die Kraft, deine Nachbarschaft zu durchwirken. Sie hat die Kraft, deine Stadt zu durchwirken. Und wenn wir uns alle zusammennehmen, dann hat sie auch die Kraft, unsere Nationen zu durchwirken. Amen. Jesus hat gesagt in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also wir verkünden ein anderes Reich. Jesus hat nicht ein politisches Programm verkündigt, als er die Bergpredigt gepredigt hat. Das verwechseln manche, denken ja, okay, das ist jetzt ein politisches Programm. Halte die Wange hin, wenn dich einer draufschlägt, halt die andere Wange hin. Das ist ein politisches Programm. Ihr Lieben, das ist kein politisches Programm, sondern das ist eine Kultur des Reiches Gottes. Das ist die neue Kultur, die Jesus bringt im Reich Gottes. Das heißt, es ist die Kultur der Liebe, in der wir als seine Kinder leben sollen und durch die wir die Reiche dieser Welt durchwirken. Amen. Weißt du, wir sind nicht, ich sag mal so, jeder der durch irgendwelche massiven, auch politischen Ansagen auftritt, bewirkt immer in einer gewissen Weise Spaltung. Ist immer so. Ja? Wir hatten zum Beispiel, krasses Beispiel, wir hatten eine Kirche in Deutschland hat verkündet, wir sind jetzt für Tempo 100 auf den Autobahnen. Ich meine, du fragst dich natürlich, was hat es auch nur entfernt mit der Botschaft des Wortes Gottes zu tun? Aber naja, in dem Moment können dann alle die aus dieser Kirche austreten, die halt nicht für Tempo 100 sind. Also spätestens da wäre ich ausgetreten. Du auch, ja, okay, alles klar. Ja, aber weißt du, ich will dir nur zeigen einfach, also das Reich Gottes ist nicht von dieser spaltenden Natur. Das Reich Gottes hat nicht diese spaltende Natur, sondern das Reich Gottes hat diese Natur der Liebe. Das Reich Gottes ist nicht, hey, meine Meinung und hier logisch dargestellt und wenn du das nicht so siehst, dann siehst du noch nicht klar, wie Gott sieht. Das ist nicht der Geist des Reiches Gottes. Sondern der Geist des Reiches Gottes ist der Geist der Liebe. Er führt zusammen, er steht sozusagen über der Tages- und Parteipolitik. Amen. Weil damit kannst du, weißt du, ich meine, Jesus wollte nicht nur die Leute von einer Partei erreichen. Er hat nicht nur die Pharisäer erreichen wollen oder die Sadduzäer, damals gab es auch schon Parteien, ne? Pharisäer, Sadduzäer, waren verschiedene Parteien, die haben sie alle bekriegt im Hohen Rat, ja. Und waren ständig im Konflikt und dann gab es natürlich noch die Zeloten und dann gab es noch verschiedene andere Parteien, dann gab es natürlich noch die Römer und so weiter. Aber es ist doch interessant, Jesus hat sich nie dazu geäußert, wie man mit dieser römischen Besatzungsmacht jetzt eigentlich umgehen soll. Er hat sich nie geäußert, sondern er hat nur den Leuten gesagt, was sie in ihrem Leben, wie sie ihr Herz ausrichten sollen. Ja, in Liebe reagieren, lieb deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen. Das hat er gesagt, in deinem Herzen. Das ist deine Aufgabe als Christ, dich auf dein Herz zu konzentrieren, mehr als auf irgendwelche Meinungen und auf irgendwelche Sichten und auf dieses richtig und falsch und wahr und nicht wahr und so weiter. Jesus hat nie gesagt, hey, das ist die richtige politische Vorgehensweise. Und das ist die falsche, sondern er hat sich zwischen alle Stühle gestellt und hat gesagt, hey, ganz egal, auf welcher Seite du bist, halte die andere Backe hin, wenn dich einer draufschlägt. Und dann waren sie alle gefordert. Auf jeder Seite. Amen, lieb deine Feinde, waren sie auf jeder Parteiseite gefordert. Zwischen allen Stühlen. Weißt du, als Christen sollten wir damit rechnen, auch im neuen Jahr, auch politisch gesehen, dass wir immer mal wieder zwischen allen Stühlen stehen. Und ich sagte, das ist kein schlechter Zustand. Weil das Reich Gottes steht zwischen allen Stühlen dieser Welt. Ja, ich gebe dir noch ein Beispiel. Lukas 12, das lese ich vor. Lukas 12, 13 bis 15. Einfach ein bisschen was über die Kultur des Reiches Gottes möchte ich dir heute sagen. Einfach um das ein bisschen zu kontrastieren. Weil unsere Welt wird immer aufgeheizter mit Meinungen und hier und da und Ansagen dort. Und jeder hat seine Theorie zu diesem und zu jenem. Und ist ja okay, weißt du, du darfst deine Theorien haben, ist völlig, völlig okay. Ja? Solange du andere Theorien auch noch stehen lassen kannst, ist ja alles gut. Amen. Ist ja alles gut. Okay, also Lukas 12, Vers 13, da kommt einer aus der Volksmenge zu Jesus und spricht zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Mit anderen Worten, er sagt: Hey, mir steht ein Erbe zu und das ist das Recht und das ist das Gesetz. Und Jesus, jetzt sag meinem Bruder, dass er sich nach dem Recht und nach dem Gesetz verhalten soll und dass er mir meinen Anteil am Erbe gibt. Und jetzt solltest du denken, okay, Jesus sagt, ja klar, natürlich, du hast vollkommen recht, jetzt gehen wir zu deinem Bruder, jetzt sag mir mal, was Sache ist. Und wenn nicht, dann gibt's was. Aber es heißt hier, er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, und jetzt kommt's, was er sagt: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Mit anderen Worten, anstatt sich auf die Seite von einem zu stellen, redet er beiden ins Gewissen. Weil es gilt ja für beide. Ja, hütet euch vor aller Habsucht. Mit anderen Worten, okay, das eine mag Recht oder Gesetz sein, aber noch viel entscheidender als das, was Recht oder Gesetz ist, ist, was bewegt sich in deinem Herzen? Also das wird so entscheidend sein in diesem kommenden Jahr. Was bewegt sich in deinem Herzen? Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und Jesus hat sich zwischen beide Stühle gesetzt. Da war weder der eine happy, noch der andere happy. Der eine hat gesagt, ja, jetzt hätte auch mal meinem Bruder mal klare Sache sagen können. War er nicht happy. Der andere war auch nicht happy. Hütet euch vor aller Habsucht. Wahrscheinlich war er ein bisschen habsüchtig, deswegen wollte er das Erbe nicht teilen. Also war auch schlecht für ihn. Das heißt, er hatte niemand hinter sich am Ende. Weißt du, damit musst du rechnen. Wenn du die Kultur des Reiches Gottes lebst, musst du damit rechnen, dass du ab und zu mal zwischen allen Stühlen stehst. Oder sitzt, besser gesagt. Aber genau aus dieser Position zwischen allen Stühlen heraus setzt du einen Geist frei, setzt du eine Kultur frei, die eben jenseits dessen ist, was auf diesen beiden Stühlen drauf ist, nämlich die Kultur des Reiches Gottes, die einfach drüber ist. Weißt du, wir müssen die Perspektive drüber einnehmen. Das ist so wichtig. Ich glaube, gerade für die Christen in der westlichen Welt in dieser Zeit ist es so wichtig. Wir müssen die Perspektive drüber einnehmen. Über den Dingen, die so fliegen im geistlichen Raum dieser Welt. Die Perspektive drüber. Und das ist die Perspektive, die aufs Herz schaut. Und die sagt, hey, worum geht's? Nicht Prinzipien sind entscheidend, sondern Herz ist erstmal entscheidend. Und natürlich, wenn du das Neue Testament liest, dann hast du viele Hinweise für dein persönliches Leben, moralisch und auch prinzipiell und so weiter, hast du viele Prinzipien. Aber weißt du, das, woraus wir leben als Christen, ist nicht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Amen. Pass gut auf. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 1. Mose 2, 16 bis 17. Ist wichtig, das kommende Jahr. Halleluja. 1. Mose 2, 16 bis 17. Da heißt es: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Garten Eden, ja, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das ist schon mal gut, du darfst von jedem Baum essen. Aber von einem Baum darfst du nicht essen, nämlich vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also Gott wollte nicht, dass wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das ist interessant. Vom Baum des Lebens, der war ja auch im Garten Eden. Von dem durften sie essen. Aber nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und als sie es dann doch gemacht haben, wir kennen ja die Geschichte, ja, ist dumm gelaufen. Ja, die Frau war schuld. Also, nein, die Schlange. Nein. Okay. Also immer die anderen jedenfalls. Und nachdem sie einfach in diesen Sündenfall gefallen waren, heißt es dann in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Mit anderen Worten, nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatte, hat Gott dem Menschen den Baum des Lebens verwehrt. Er hat den Zugang abgesperrt. Er hat, das heißt, er hat die Cherubim vor den Garten Eden gestellt und Schützen davor, sodass der Mensch einfach nicht mehr da reinkam, damit er nicht vom Baum des Lebens isst, weil er wollte nicht, dass eine gefallene Schöpfung ewig lebt. Er wollte nicht, das war Gnade übrigens, ja, es war nicht irgendwie Bosheit oder irgendwie Strafe oder so, sondern es war Gnade, weil wenn der Mensch als gefallene Schöpfung, stell dir mal vor, die gefallene Schöpfung würde ewig leben und die Gefallenheit würde sich immer weiter in einem Leben fortpflanzen, dann endest du ja, wie endest du dann? Wie ein Monster. Und du lebst immer noch weiter und dann wirst du noch monströser und du lebst immer noch weiter. Das wäre furchtbar. Und deswegen hat Gott erstmal gesagt, Schluss mit dem Baum des Lebens. Aber, ihr Lieben, der Erlöser ist gekommen. Amen, Jesus ist gekommen. An Weihnachten haben wir es gefeiert. Halleluja. Und was hat er? Er hat den Kopf der Schlange zertreten, sagt das Wort Gottes. Und er hat den Weg wieder frei gemacht. Er hat ihn wieder frei gemacht zum Baum des Lebens. Und ganz genau gesagt sogar, er selber, das Neue Testament, identifiziert Jesus mit dem Baum des Lebens. Ja, Jesus sagt von sich selber, Johannes 14, 6, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben schlechthin. Jesus als Person ist das Leben schlechthin. Okay? In Offenbarung 22, oder nehmen wir erst noch Johannes 11, 25 heißt es, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und Offenbarung 22, 1 bis 2, da ist davon die Rede, dass ein Strom des Lebens, von Wasser des Lebens aus dem Thron und vom Lamm, also von Jesus, heraus fließt und in seiner Mitte steht, Offenbarung 22, 2, kannst du es nachlesen, steht der Baum des Lebens. Und letzte Stelle dazu, Johannes 6, 51 sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Mit anderen Worten, Jesus macht deutlich, hey, ich bin dieser Baum des Lebens, von dem ihr jetzt wieder essen dürft, im neuen Bund. Ja, nicht nur essen dürft, sondern essen sollt. Amen. Jesus ist der Baum des Lebens. Wenn wir von ihm nehmen, wenn wir von ihm essen, wenn wir uns seines Lebens bewusst werden, dann essen wir von dieser Dimension der zukünftigen Welt. Dann essen wir von dieser Dimension von Eden. Dann essen wir von dieser Dimension des ewigen Lebens. Und das ist das, was wir im neuen Bund tun sollen. Wir sollen essen von Jesus. Jesus hat gesagt, wer nicht von mir isst, der hat kein Leben in sich selbst. Aber wer von mir isst, wer von mir nimmt, der hat das Leben. Ja, das sagen wir auch manchmal beim Abendmahl, weil das ja auch sich auf das Brot und den Wein bezieht. Ja? Die Symbole seines Lebens. Ja? Aber nicht nur die Symbole, sondern im Geist ist, ja, 2026 sollte ein Jahr sein, wo wir vom Baum des Lebens essen. Und das heißt gleichzeitig, wenn du vom Baum des Lebens isst, wenn das deine Priorität ist, dann ist eben nicht deine Priorität, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Verstehst du? Und das ist die Versuchung. Dein Verstand will immer alles abzirkeln, will immer sagen, ja genau, richtig, falsch, genau so, zack und bumm. Und das Fleisch will gerne aus dem Gesetz leben. Ja, okay, sag mir genau, was du jetzt hier in dieser Situation zu sagen hast oder zu tun hast und dann mache ich es. Aber was ist interessant ist, Jesus hat auch hier seine Jünger ab und zu mal überrascht, indem er nämlich einfach im einen Kapitel das eine gesagt hat und in dem anderen Kapitel genau das Gegenteil. Kennst du die Stelle zum Beispiel in Matthäus oder Markus 49, nehmen wir zuerst, da hat er zu seinen Jüngern gesagt, oder nee, nehmen wir Matthäus 12, 30 doch zuerst, wo er gesagt hat, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Hat er klar gesagt, klare Aussage, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ja? Markus 49 sagt er dann, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Hä? Klingt irgendwie unlogisch, oder? Was gilt jetzt? Die Antwort ist, beides ist richtig, es kommt auf die Situation an. Amen. Und deswegen leben im Geist. Sag nochmal, leben im Geist. Also Leben im Geist ist Leben aus dem Baum des Lebens. Leben aus der Verbindung zu Jesus, nicht aus irgendeinem verstandesmäßigen Konstrukt von richtig und falsch. Und was ist jetzt der Lehrsatz, der hier anzuwenden ist? Ja, es ist alles gut, wenn du diese Sachen im Hintergrund hast, was die Bibel sagt, zum Beispiel über so wichtige Themen wie Sexualität oder so. Das ist ja ganz klar, da ist ja die Bibel völlig klar. Aber weißt du, diese Dinge kannst du gar nicht tun und auch gar nicht erfüllen, wenn du nicht isst vom Baum des Lebens. Nur die Prinzipien haben nicht die Kraft. Du kannst unseren jungen Leuten, du kannst sie lehren und sagen, hey, Sex vor der Ehe ist nicht das Richtige für dich und für uns und überhaupt. Ja, und die Bibel sagt das und so weiter. Aber weißt du, wenn sie nicht essen vom Baum des Lebens, dann hat allein dieses Prinzip nicht die Kraft, sie zu bewahren. Verstehst du? Was die Kraft hat zu bewahren, ist der Baum des Lebens. Weil da ist Power drin. Amen. Weißt du, die Prinzipien gehen so und so weit. Ja, ich habe jetzt so eine Umfrage gesehen unter Christen, wobei ist die Frage halt, wie christlich waren die alle, aber das, was man halt so Christen nennt, das war so eine allgemeine Umfrage, einfach Kirchengänger und Leute halt, die wirklich sich als religiös bezeichnen, wie auch immer. Und da wurde so gefragt, gerade zum Thema Sexualität, das war interessant, Sex vor der Ehe, wurde so gefragt, ja, wie sie es damit halten und wie es so ist. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, ich stimme diesem Prinzip zu, ich finde es richtig, ja, und das sagt die Bibel und es ist richtig. Und als sie dann gefragt wurden, und hast du selber danach gelebt, haben die meisten gesagt, nee, nicht wirklich. Und viele haben es auch bereut. Ja. Aber warum? Weil das Prinzip an sich nicht die Kraft hat. Also der Geist des Gesetzes hat nicht die Kraft. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hat keine Kraft. Gott will gar nicht mal, dass wir davon essen. Aber ich sag dir, wenn du in diesem neuen Jahr isst vom Baum des Lebens, kräftig isst von Jesus, aus der Beziehung zu ihm heraus lebst, aus der Liebe zu ihm heraus lebst, also dann ist auch sexuelle Sünde oder welche andere Art von Sünde auch sowas von weit weg für dich, weil du bist so beschäftigt, von was viel Besserem zu essen und von was viel Besserem zu nehmen, als alles, was dir die Welt nur bieten könnte. Amen. Es ist ganz still hier drin. Vielleicht sagen jetzt doch der eine oder andere, hey, ich glaube, ich sollte mehr vom Baum des Lebens essen. Amen. Ja, aber darauf kommt es an. Halleluja. Weißt du, wer isst von mir, sagt Jesus, der wird leben in Ewigkeit. Ja. Nicht wer irgendwie eine vorgefertigte Meinung hat und ein hartes, klares moralisches Urteil hat, wird leben, sondern wer isst vom Baum des Lebens. Wir sind hier, um die Kultur des Lebens in diese Welt hineinzubringen. Die Kultur, also die Kultur des Lebens ist die Kultur der Freude. Ja, vor zwei Wochen habe ich darüber gepredigt, die Grundwerte von Glory Life. Ja, wer da war, erinnert sich, wir können vielleicht nochmal die Folie kurz einblenden, aber zur Erinnerung, die Grundwerte von Glory Life. Ja, ist das erste Grundwert von Glory Life ist Leben im Geist. Amen. Das heißt eben Leben nicht nach dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, nicht nach dem Verstand, nicht nach dem, was du vielleicht manchmal siehst und fühlst oder was dein Fleisch meint, sondern Leben gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, im Glauben gemäß dem, was das Wort Gottes sagt und damit Essen vom Baum des Lebens. Leben im Geist heißt eigentlich nichts anderes als permanent Essen vom Baum des Lebens. Und wenn ich permanent esse vom Baum des Lebens, dann lebe ich in diesem zweiten Grundwert, den Jesus gepredigt hat als Grundwert des Reiches Gottes, nämlich dann lebe ich in Liebe. Amen. Und das ist das, was letztendlich die ganzen Dinge in der Bergpredigt bezwecken sollen, die ganzen Aussagen. Lieb deine Feinde, halt die eine Wange hin, wenn dir auf die eine geschlagen wird, halt die andere hin und so weiter. All diese Geschichten ist letztendlich der Geist der Liebe, ja, und er kommt aus dem Leben im Geist. Und wo die Liebe ist, habe ich gesagt vor zwei Wochen, da ist die Freude nicht weit. Freude sollte die Grundenergie unseres christlichen Lebens sein. Wenn du ständig vom Baum des Lebens isst, weißt du, das ist Leben im Wonneland. Eden heißt Wonneland. Ja, weißt du, wir sind durch Jesus wieder ins Wonneland versetzt. Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Lecker, lecker, lecker. Den ganzen Tag essen vom Baum des Lebens. Du kannst jetzt das richtig machen, was Adam und Eva falsch gemacht haben. Du lässt den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse links liegen und mampfst vom Baum des Lebens, was du nur reinkriegst. Amen. Und da bist du so gefüllt mit dem Heiligen Geist. Du lebst im Geist. Damit lebst du in der Liebe. Damit lebst du in der Freude. Halleluja. Freude im Überfluss ist vor seinem Angesicht. Damit bist du gefüllt. Damit kann die Finsternis dieser Welt schon gar nicht mehr so an dich rankommen. Weil wenn du dich immer freust, wenn du entschieden bist, dich immer zu freuen, dann kannst du schon nicht mehr so runtergezogen werden. Ist ja logisch, oder? Wie von euch haben schon mal versucht, sich zu freuen und gleichzeitig depressiv zu sein? Es funktioniert auf die Dauer nicht. Es kann nur eins sich halten auf die Dauer. Also entscheide dich im neuen Jahr, bei mir hält sich Freude. Halleluja, nichts anderes. Klare Ansage an deine Seele. In meiner Seele hält sich nichts als Freude. Halleluja. Okay, und daraus ergibt sich, oder was heißt daraus, ergibt sich ein weiterer Wert von Glory Life, ist unsere Ausrichtung auf die Herrlichkeit. Das habe ich gerade auch erwähnt. Kolosser 3, Vers 1 bis 4 sind auf das, was droben ist. Ja, das ist ein entscheidender Grundwert. Wir sind ausgerichtet auf die Herrlichkeit Gottes und wir leben aus dieser Dimension heraus. Und aus diesem Ausgerichtetsein auf die Herrlichkeit Gottes heraus kommen dann wiederum die Wunder hervor. Ja, kommt das übernatürliche Wirken hervor. Das übernatürliche Wirken kommt ja aus dem, was droben ist. Ja, Wunder sind nicht Teil des natürlichen Kosmos. Wunder sind in den Naturgesetzen, sind Wunder nicht vorgesehen. Ganz deswegen nennen wir sie ja Wunder. Es ist einfach nicht vorgesehen. Bestimmte Dinge sind nicht vorgesehen. Was dir der Arzt sagt als Diagnose, ist in den meisten Fällen richtig. Und die Prognose wahrscheinlich auch, medizinisch gesehen, gemäß den Naturgesetzen. Aber es gibt eine andere Dimension. Halleluja. Deswegen habe ich gute Nachricht für alle, die gerade eine schlechte Nachricht haben in Bezug auf die Naturgesetze, zum Beispiel in ihrem Körper oder in ihren Finanzen oder in irgendwelchen anderen Bereichen, materiellen Dingen. Ich sage dir, die Herrlichkeit Gottes steht über den Naturgesetzen, ist vom Baum des Lebens und Dinge werden möglich, die in den Naturgesetzen niemals möglich wären. Halleluja. Also lasst uns glauben für 2026, ein neues Jahr der Wunder. Lass uns auch von den Wundern reden. Lass uns die Wunder bezeugen, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Lass uns Gott damit groß machen. Die Welt muss sehen, dass Gott Wunder tut. Ja, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben, hat Jesus gesagt. Also lass uns die Wunder vom Himmel runterholen, aus der Herrlichkeit runterholen und lasst uns davon erzählen. Weißt du, ein Wunderbericht kann mehr, ich sag mal, Leuchtkraft entfalten in deinem Umfeld als viele, viele Worte, die du sagst. Halleluja. Und du bist bestimmt, weißt du, wir haben es gehört, Sauerteig zu sein. Das heißt, diese Welt zu durchdringen. An anderen Stelle sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Das ist genau das Gleiche, das ist im Prinzip das gleiche Bild. Salz, du nimmst wenig Salz und alles ist versalzen. Ja, das kennst du von der Suppe, ja? Ein bisschen zu viel Salz, du kannst schon nicht mehr essen. Obwohl du das Salz in der Suppe nicht mal siehst, kannst du sie schon nicht mehr essen, weil sie so versalzen ist. Amen? Du musst das Salz nicht sehen, damit gut gesalzen ist. Also sagen wir, die optimale Gesalzenheit oder wie auch immer, Salzmenge in einer Suppe kannst du nie sehen. Also wenn so viel Salz in deiner Suppe ist, dass du Salz schon sehen kannst, also dann ist alles zu spät. Ja? Weißt du, und genau das ist das Denken, das Jesus in Bezug auf das Reich Gottes hat. Weißt du, ich glaube auch, und ich glaube, das ist wirklich auch eine prophetische Sicht, auch nicht nur für das kommende Jahr, sondern generell. Ich glaube, dass die Kirchen und Gemeinden, die der Versuchung erliegen, parteipolitisch instrumentalisieren zu lassen oder auf irgendeinen politischen Zug aufzuspringen. Sie werden zwar kurzfristig vielleicht eine gewisse Bekanntheit haben und kurzfristig wird viel Aufmerksamkeit auf ihnen sein, aber spätestens mittelfristig oder gar langfristig verlieren sie ihren geistlichen Einfluss, weil sie nicht der Salzkraft des Reiches Gottes vertrauen. Verstehst du, was ich meine? Amen. Ja, manchmal, Leute versuchen manchmal auf mir, wir haben jetzt nächstes Jahr einige Wahlen auch bei uns hier in Deutschland, und dann gibt es manchmal Leute, die versuchen aus mir rauszuziehen, was sie jetzt wählen sollen. Da brauchst du manchmal viel Weisheit, um das so zu umschiffen, dass sie am Ende wieder doch unklar sind. Ja, weil, verstehst du, darum geht es nicht. Wenn du für das Reich Gottes stehst, dann lässt du dich da nicht festlegen. Parteien ändern sich ja sowieso auch, können sich verändern in ihrer Struktur, in ihren Aussagen und so weiter. Also der Heilige Geist wird dich entscheiden lassen. Aus den Werten, die du hast, aus dem, was du vom Wort Gottes her weißt, aus dem, was du als Priorität siehst vom Heiligen Geist für die Gesellschaft, wo was korrigiert werden muss, in welche Richtung was korrigiert werden muss oder was bestätigt werden muss oder was immer, wird dich der Heilige Geist leiten. Aber ich sage dir, die Kirchen und Gemeinden, die sich instrumentalisieren lassen und sich auf irgendeine Seite stellen in diesem politischen Tagesgeschäft, ich sagte, sie werden ihren geistlichen Einfluss mittelfristig, spätestens langfristig verlieren, weil sie nicht auf Geist setzen, sondern auf Fleisch. Das ist der Punkt. Unser Arm ist nicht der Arm des Fleisches, sondern unser Arm ist, das Salz in der Suppe zu sein. Und das Salz in der Suppe wird nicht gesehen. Und deswegen hat es vielleicht auch nicht diese maximale Aufmerksamkeit manchmal. Weißt du, du kannst heutzutage viel Aufmerksamkeit gewinnen, einfach ein paar steile Aussagen auf Instagram posten. Dann, oh, schau mal, was der gesagt hat. Ei. Aber oft ist dann so, das, was dann derjenige gesagt hat, spaltet schon wieder. Weil die einen sagen, ja genau, ich habe schon immer gesagt. Und die anderen sagen, wie kann der nur, was fällt dem ein? Und dann merkst du schon, ist nicht dein Auftrag. Ist nicht dein Auftrag zu spalten. Sondern es ist dein Auftrag, immer schön brav zwischen den Stühlen zu sitzen. Und kräftig zu salzen. Ja? Kräftig zu salzen, ohne dass das unbedingt so viel Aufmerksamkeit macht. Aber kräftig salzen, beten, das Reich Gottes freisetzen, lieben, dich freuen, Wunder wirken, das Evangelium verkünden. Was hat Paulus gesagt? Was die Kraft Gottes ist, die richtige Meinung ist die Kraft Gottes. Die richtigen Prinzipien, das ist die Kraft Gottes, da ist die Kraft Gottes drauf. Nein, er hat gesagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Halleluja, einfach diese gute Nachricht von der unverdienten Erlösung von Jesus. Einfach das ist in sich selbst die Kraft Gottes. Das ist der Hammer. Das müssen wir nur wieder glauben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, und ich glaube, dass Gott eine Erweckung auch in der Kirche Jesu Christi schenken wird, die dazu führt, dass wir das wieder glauben. Und dann kommen wir von selber da wieder raus, dass wir irgendwie uns die Botschaft auf irgendwelche tagespolitischen Meinungen reduzieren. So, wenn du ein guter Christ bist, dann bist du für Tempo 100. Okay. Schabalababa. Also, die Sache ist die, Menschen nehmen auf die Dauer das ernst, von dem sie spüren, dass es aus einer anderen Dimension kommt. Das, was sie nur als menschlich wahrnehmen, nehmen sie nicht wirklich ernst. Warum? Weil sie sagen, das ist ja genau auf meiner Ebene, das ist ja wie ich bin, was muss ich da ernst nehmen, da muss ich mich nicht verändern. Ja, okay, man kann für Tempo 100 sein oder gegen Tempo 100, da können wir jetzt drüber diskutieren, aber deswegen wird niemand verändert. Verstehst du? Also ich werde nicht verändert, indem du mir da was anderes sagen willst, nein. Nein, aber verstehst du, selbst wenn du jemanden von deiner Meinung überzeugst, hast du nicht sein Herz verändert, was vielleicht ihn von der Meinung überzeugt. Aber die veränderten Herzen, das ist das Salz, was die Welt verändert. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Halleluja. Also, für den Leib Christi 2026, Jahr des Lebens im Geist und des Essens vom Baum des Lebens. Amen. Können Sie auch sagen, Jahr im Wonneland des Lebens. Halleluja. Sagen wir uns, Herr Nachbarn, ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, aber ich bin im Wonneland des Lebens unterwegs. Das ist die Botschaft für den Leib Christi. So, jetzt zum Schluss noch ganz kurz. Was ist dann die Botschaft, die wir als Leib Christi wiederum oder die Gott durch den Leib Christi an die Welt hat? oder auch an Christen, die lau geworden sind oder die sich verstrickt haben eben in den Dingen dieser Welt, im Natürlichen, in diesen tagespolitischen Geschichten oder was auch immer, einfach in diesem Leben im Fleisch verstrickt haben. Was ist die Botschaft Gottes hier? Ganz einfach, ein Wort: Umkehr. Umkehr ist die Botschaft. Oder nenn es Buße mit dem alten Wort. Ja? Das ist die Botschaft. Jesus hat es gesagt, Markus 1,15, das war die Botschaft, mit der er aufgetreten ist. Mit welcher Botschaft ist Jesus aufgetreten? Er hat gesagt, hey, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, dieses Reich der anderen Welt, dieses Reich der zukünftigen Welt, diese zukünftige Dimension kann angezapft werden. Ja? Sie steht zur Verfügung, der Baum des Lebens ist zum Plündern, wenn es möglich wäre, freigegeben. Du kannst den Baum des Lebens nicht plündern, weil er eben der Baum des Lebens ist. Deswegen, egal wie viel du davon isst, es wächst immer nach. Es ist immer frisch dran, es ist immer voll, es ist immer üppig, es ist nie Mangel. Ja? Aber er ist freigegeben. Das heißt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und dann sagt er, kehrt um, tut Buße und glaubt diese gute Botschaft. Das heißt, die Botschaft ist eine Botschaft der Umkehr. Und ich habe wirklich so vom Heiligen Geist, das war wie so ein Download vor 2 oder 3 Tagen, so ein Download von 4 Punkten der Umkehr so empfangen. Und ich glaube, dass das mehr und mehr oder immer wieder neu auch in unseren Fokus rückt, dass diese Botschaft wirklich mit dem Gewicht der Herrlichkeit auch bestätigt wird. Und zwar, das eine ist, erstens Umkehr zu einer neuen Liebe zu Jesus und damit zu Gott. Das ist das Erste, die Umkehr. Ja? Das ist die Umkehr zum Baum des Lebens. Ja? Umkehrt, komm zurück zum Baum des Lebens. Komm zurück zu dieser Priorität der Beziehung zu Jesus. Ja? Vielleicht bist du darin ein bisschen lau geworden oder hast ein bisschen nachgelassen. Ich sage dir, Römer 2, Vers 4 sagt, die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Seine Liebe zieht uns und sagt, hey, ja, du kannst diese Beziehung haben mit mir. Investier in diese Beziehung. Investier in diese persönliche Beziehung zu mir. Investier in diese Liebe zu mir. Ja, lerne mich zu lieben. Ja, Matthäus 22, 37 heißt es, das größte Gebot, sagt Jesus, von allen Geboten ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Amen. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ergibt sich aus dem Ersten. Amen. Das heißt, das Erste ist, den Herrn, dein Gott, zu lieben. Und ich glaube, dass wir eine Umkehr erleben werden, auch in der Welt wieder, eine Umkehr hin zu Gott. Das ist die Botschaft an die Welt. Umkehr zur Liebe zu Gott. Dass Menschen es wieder wehtut, wenn Gott irgendwie in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht gerückt wird oder lächerlich gemacht wird oder so. Das ist ein Zeichen, dass du Gott liebst. Wenn jemand was sagt, dann verletzt es dein Herz. Wenn jemand gegen Gott redet, ich meine, die wissen nicht, was sie tun, aber du merkst, es verletzt dein Herz. Na, früher gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt überhaupt in Deutschland, aber auf jeden Fall interessiert es niemand mehr, den Straftatbestand der Verletzung von religiösen Gefühlen. Ja. Ich glaube, das gibt es sogar offiziell noch, nur wird es nie mehr angewandt, weil inzwischen wird gesagt, naja, die Christen, die können doch einiges aushalten, ja. Ja, aber ich sag dir, es hängt auch damit zusammen, weil der Leib Christi lau geworden ist, weil es ihm egal geworden ist, ja, weil er nicht mehr dieses Gefühl hat, dieses Herzensgefühl, ich liebe meinen Herrn, ich liebe Jesus. Amen. Und deswegen ist es schwer zu ertragen, wenn dieses Gefühl der Liebe zu meinem Herrn verletzt wird. Amen. Halleluja. Wollen wir Gott glauben, dass es eine Umkehr hin zu dieser, auch zu dieser Ehrfurcht vor Gott, vor dem Namen Gottes, vor seiner Liebe und so weiter gibt in unseren Nationen? Oh, ich glaube, das brauchen wir so sehr wie nichts anderes. Halleluja. Preist den Herrn. Zweiter Punkt. Umkehr zu einer neuen Liebe zu seinem Wort, also der Bibel, der Wahrheit, weil das eine gehört zum anderen. Vom Wort Gottes heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, Jesus identifiziert sich zu 100% mit seinem Wort. Ich glaube, dass Gott ganz neu auch in den Christen, ja, da fängt es ja an, aber dann auch in der Welt, eine Liebe zu seinem Wort entzünden will, dass Menschen wieder sagen, ja, ich will es wirklich wissen, was das Wort Gottes sagt. Also es gibt so eine Kultur, in manchen Gemeinden kriege ich so mit, gibt es so eine Kultur, ja, wir lieben Jesus, wir lieben Gott, aber zu manchen Themen wollen wir lieber nicht so genau wissen, was im Wort Gottes steht. Verstehst du, es funktioniert nicht. Weißt du, das ist mein Leben. Amen. Und weißt du, die Bibelstellen, die mir vielleicht meinem Fleisch mal Schwierigkeiten bereiten, die reiße ich nicht raus, sondern die lasse ich zu mir sprechen. Weil ich das Wort liebe. Wenn du das Wort liebst, dann wirst du auch das im Wort zu dir sprechen lassen, was dir vielleicht im Moment nicht passt. Ja, also ich glaube zum Beispiel der Satz von Jesus, wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, dann halt die andere hin. Das passt dir in dem Moment, wo du in die Situation kommst, nie. Wenn jemand dir eine runterhaut, ja, dann ist der Reflex, bumm, zurück. Ja, und das ist nicht nur körperlich, sondern es ist auch seelisch. Ja. Jemand verletzt dich seelisch, dann ist deine erste Reaktion, dein erster Reflex in deinem Herzen, ist völlig natürlich, muss auch nicht unter Verdammnis kommen, ist völlig normal. Im ersten Moment kommen die verschiedenen Gedanken, was könnte ich mit ihm machen? Ja. Also, und dann kommt das Wort Gottes, liebe deine Feinde, segne die dich verfolgen. Und dann ist das Fleisch konfrontiert, aber du lässt es dich konfrontieren und du diskutierst es nicht weg mit irgendeinem humanistischen Gedusel, so nach dem Motto, ist ja ganz normal, Rache gehört zum Leben und überhaupt sagt man nicht, Rache ist süß. Ja, genau, so ist es doch. Verstehst du? Weißt du, das ist der Humanismus. Er will alles, was im Wort Gottes für die Seele unangenehm und schwierig ist, einfach wegdiskutieren. Er sagt, ja, das ist ja menschlich und das ist ja menschlich und das ist ja gar nicht mehr menschlich. Ja, nein, es ist nicht menschlich, es ist göttlich. Es ist das Reich Gottes. Deswegen sind auf das, was droben ist, nicht mehr auf das, was auf der Erde ist. Halleluja. Und aus dem, was droben ist, lasst euch leben. Und wenn die erste Reaktion eben die ist, ja, was könnte ich machen? Also zumindest werde ich hier an der Stelle mal einen kräftigen, deftigen Kommentar im Internet ablassen. Das ist das Mindeste, was ich machen sollte. Und dann kommt das Wort Gottes, segne die dich verfluchen. Sind auf das, was droben ist. Okay. Ja. Dann entscheidest du dich, es loszulassen. Sag, okay, ich schreibe gar nichts. Du musst ja nicht Lobhymnen schreiben über jemanden, der dummes Zeug geredet hat. Aber auf jeden Fall, du gibst nicht diesem Reflex nach. Weißt du, der Humanismus sagt immer, das ist normal, dieser Reflex ist normal. Genauso im Thema Sexualität ist ja normal, das ist halt menschlich. Das, ja, sicher ist es menschlich, aber es ist halt nicht göttlich. Amen. Und diejenigen, die das Wort Gottes lieben, die machen es zur Grundlage ihres Lebens in allen Bereichen. Und ich glaube, dass wir da eine Umkehr sehen werden. Wir brauchen diese Umkehr. Selbst in manchen Freikirchen brauchen wir diese Umkehr wieder ganz neu hin zum Wort Gottes. Amen. Liebe zum Wort. Sag mal zu deinen Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich liebe das Wort. Halleluja. Also, Umkehr zur Liebe zu Jesus und zu Gott, zur persönlichen Beziehung zu ihm. Umkehr zur Liebe zu seinem Wort. Du merkst, es ist immer Umkehr zur Liebe. Merkst du, das ist bei all diesen Punkten. Umkehr zur Liebe zu Jesus, Umkehr zur Liebe zu seinem Wort. Dritter Punkt ist, Umkehr zu einer neuen Liebe zu seinem Geist. Also zum Wirken seines Geistes. Zur Freiheit des Heiligen Geistes. Zum Willkommenheißen des Heiligen Geistes. Ja, zur Liebe zum Heiligen Geist. Zur Abkehr vom Geist der Welt und Hinkehr zum Geist Gottes. Das ist damit auch impliziert. Ja, manche denken immer, Freiheit des Heiligen Geistes heißt einfach nur, okay, Halligalli in der Church, ja, alle lachen und fliegen wild durcheinander und so weiter. Und ja, das ist sicherlich ein Teil zur gegebenen Zeit, immer auch mal dran. Ja. Aber letztendlich geht es in allererster Linie darum, die Atmosphäre des Geistes dieser Welt zu verlassen und in die Atmosphäre des Geistes Gottes einzutreten. Warum gießt Gott manchmal so stark zum Beispiel Lachsalbungen aus auf Versammlungen? Ganz einfach, weil Gott möchte, dass wir in der Kultur, in der Atmosphäre des Himmels leben. Und da heißt es eben im Psalm 16,11, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Also du kannst nicht auf die Dauer hier depressiv als Christ durch die Welt gehen und sagen, hey, ich lebe die Kultur des Himmels. Das geht einfach nicht. Und manchmal sind wir dann mal ein bisschen schwerere Fälle und dann muss Gott halt so richtig durchhauen. Und dann lachst du halt mal 2 Stunden durch und dann ist auch wieder gut. Dann bist du wieder angekommen in der Kultur des Himmels. Amen. Also raus aus dem Geist der Welt, rein in den Geist Gottes. Das bedeutet eben auch raus aus der Kultur der Rache und der Unvergebenheit und der Bitterkeit und rein in die Kultur der Liebe. Raus aus der Kultur des Richtens und des Verurteilens und rein in die Kultur der Barmherzigkeit. All diese Dinge, das bedeutet Liebe zum Geist Gottes. Ich will, dass in unserer Mitte, in der Mitte der Glory Life Familie eine Atmosphäre des Himmels ist. Und weißt du, das ist für mich das größte Kompliment für uns als Glory Life Familie. Und das hören wir immer wieder von Leuten, die sagen, wow, da ist so eine Hammer-Atmosphäre bei euch, da ist so eine Liebe, da ist so eine Freude, da ist so ein Glaube. Ja, genau. Aber das erfordert immer wieder neu diese Umkehr raus aus dem Geist der Welt und rein in den Geist Gottes. Umkehr zum Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wo du hingehst, aber ich kehre zum Geist um. Okay. Und jetzt vierter Punkt, das ist interessant, das hat er mir gesagt, er hat mir wirklich diese vier Punkte, das war wie so ein Download, diese vier Punkte gesagt. Der vierte Punkt, glaube ich, ist auch wichtig. Umkehr zu einer neuen Liebe zum Leib Christi. Zur gesamten Kirche Jesu Christi. So wichtig. Ja? Das Richten, das Fingerausstrecken zwischen Kirchen und Gemeinden muss raus. Amen. Und es heißt nicht, weißt du, du musst nicht alles immer gut finden und du musst auch nicht alles so praktizieren wollen, wie es andere praktizieren und du musst auch nicht immer offen für alles sein, verstehst du, nach dem Motto, jeder Einfluss, jeder Stil, wir sind offen für alles. Nein, wir sind nicht offen für alles, aber wir richten nicht über andere, die vielleicht Dinge anders machen, verstehst du, sondern wirklich eine Liebe zum Leib Christi insgesamt, weil du kannst nicht Jesus lieben, das Haupt, und gleichzeitig den Leib nicht lieben. Oder stell dir vor, du liebst Jesus das Haupt. Ich meine, stell das in Bezug auf Menschen vor. Wenn du verheiratet bist, du liebst das Haupt, du liebst den Kopf. Aber vom Leib, da liebst du nur den Arm und den linken Arm und das rechte Bein oder so. Aber den Rest liebst du eigentlich nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Sondern du musst alles lieben, musst alles nehmen. Halleluja. Du musst. Du darfst. Wenn man jetzt von der Ehe spricht, dann sagen wir, darfst. Okay? Aber so ist es in Bezug auf den Leib Christi. Ja? Ich glaube, dass Gott eine Umkehr schickt in die Kirche, die Umkehr der Liebe zum Leib Christi. Und Leib Christi heißt eben, hat eben nichts mit Kirchenmauern mehr zu tun. Wenn du Leib Christi denkst, dann denkst du überhaupt nicht mehr Denomination oder meine Kirche, meine Denomination, meine Richtung oder so, sondern dann denkst du Leib Christi und dann schaust du, wo ist Leib Christi? Und du liebst den Leib Christi in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Weißt du, du liebst die Liturgiker, die total drauf stehen, einfach mit Mönchsgesängen in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wunderbar. Halleluja. Und du liebst genauso die einfach, weiß ich, mit Technomusik sich und Rap sich hineinrappen in die Herrlichkeit Gottes. Das liebst du auch. Halleluja. Du liebst sie alle. Du kannst dich auf jede Kultur einlassen. Herrlichkeitskultur. Weißt du, in der Herrlichkeit finden wir uns alle. Ich glaube, dass es im Himmel ganz viele verschiedene Stile gibt. Ja, da gibt es die Ecke für die Orgelliebhaber und da gibt es, die ist wahrscheinlich weit hinten, die Ecke, aber kleiner Scherz ist. Okay. Tu Buße. Ja. Es gibt eine Ecke für alle. Amen. Und wir müssen sie alle lieben. Wir dürfen sie alle lieben, weil es ist alles Leib Christi. Und ich glaube, der Leib Christi wird so stark werden, wenn er eins ist in dieser Liebe. Dann haben wir wirklich einen Durchschlag. Das war jetzt interessant, ich habe jetzt zufällig, fällt mir gerade ein, vor 3 Tagen gehe ich auf YouTube und dann poppt auf, so, und ich dachte, das muss ich mir jetzt angucken, poppt auf die Weihnachtsansprache von Bundeskanzler Konrad Adenauer 1962. Dachte, das müssen wir jetzt mal anhören, was der Bundeskanzler, ich meine, jetzt redet ja immer der Bundespräsident zu Weihnachten und ich hatte kurz vorher die Ansprache des Bundespräsidenten gehört und da dachte, jetzt muss ich mal gucken, was hat Adenauer gesagt 1962 und ich war wirklich, dachte, wow. Da hat er zum Beispiel gesagt, egal ob wir Katholiken sind oder ob wir Evangelische sind oder ob wir einer anderen christlichen Konfession angehören, wir sind ja alle Christen. 1962 in Deutschland, ne? Wir sind ja alle Christen. Alle sind Christen. von was anderem war gar nicht die Rede, wir sind alle Christen. Aber er hat von dieser Einheit gesprochen und dann hat er gesagt, ja, es gibt zwei Blöcke in der Welt momentan. Es gibt den atheistischen Kommunismus und dann gibt es die christlich geprägten Gesellschaften. Und er glaubt, dass wenn die christlichen Kirchen diese Einheit leben und in dieser Einheit gehen, weil wir alle Christen sind, dann hat der atheistische Kommunismus keine Chance. Das ist recht prophetisch. Es hat sich tatsächlich so erwiesen. 1989, da hat er nicht mehr gelebt, aber ja, das ist eben Salz und Licht, braucht manchmal ein bisschen Zeit. Merkst du auch wieder, manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Aber es ist interessant, ja? Wenn der Leib Christi eins ist, also dann kann kein antichristlicher Geist in der Welt sich auf die Dauer halten. Und deswegen ist es so wichtig, worin sind wir eins? Wir können nur eins sein im Essen vom Baum des Lebens. Wir können nicht eins sein in politischen Meinungen, wir können nicht eins sein in Stilfragen, wir können nicht eins sein in irgendwelchen anderen Meinungen hier von dem und von jenem. Ja, ich kriege ja öfters mal auch irgendwelche Videos oder so zugeschickt, ja, wo mir irgendjemand die Meinung zeigen will und die Meinung. Und manchmal bin ich der Meinung und manchmal bin ich der Meinung nicht, aber letztendlich, was soll's? Verstehst du, das ist nicht unser Fokus. Sondern am Ende des Tages, du kannst deine Meinung haben, ich kann meine Meinung haben über alle möglichen Dinge. Solange wir alle vom Baum des Lebens essen, sind wir das Salz und das Licht. Das jede, weißt du, jede, damals war es der Kommunismus vor allen Dingen, aber heute sind es andere antichristliche Gebäude, die sich in der Welt aufgemacht haben. Die sind immer noch mit Ismus, du erkennst immer einen Ismus. Ja? Alles, was Ismus ist, ist immer antichristlich. Ja? Egal, welcher Ismus das ist. Und andere Ismen haben sich in der Welt aufgemacht. Aber ich sage dir, wenn der Leib Christi eins ist darin, vom Baum des Lebens zu essen, dann kommen die Ismen und dann gehen die Ismen auch wieder. Und sie haben keinen Bestand. So wie der Kommunismus in Osteuropa keinen Bestand hatte, so werden irgendwelche anderen Ismen, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber sie werden keinen Bestand haben. Amen. Wenn wir einfach gemeinsam vom Baum des Lebens essen. Und wenn wir es jetzt nochmal aufs Kleine runterbrechen, auf dein Leben, wenn du vom Baum des Lebens isst in deinem Leben, dann können auch die Mächte und Gewalten der Finsternis, die vielleicht mal gegen dich kommen, und das ist dann nicht immer gleich irgendein Ismus, sondern das ist halt vielleicht irgendeine Diagnose oder irgendeine finanzielle Herausforderung oder irgendeine beziehungsmäßige Herausforderung, familiäre Herausforderung, berufliche Herausforderung, was auch immer es sein mag, oder einfach irgendein Angriff auf deine Seele, auch ein geistlicher Angriff vielleicht von Verwirrung oder Angst oder was auch immer. Aber all diese Dinge können sich nicht halten, wenn du einfach nur entschieden bist, vom Baum des Lebens zu essen und dich nicht ablenken zu lassen von dem, was sich hier unten so bewegt. Amen? Sind wir uns da eins? Die keine Macht, keine Gewalt, kein Umstand, nichts kann sich halten, wenn du den Umstand oder die Macht oder die Gewalt nicht groß machst. Und das ist der Punkt, verstehst du? Das, worauf du schaust, das, was du in den Mittelpunkt stellst, das wird groß. Aber du machst nicht den Umstand groß, du machst nicht das Problem groß, sondern du schaust auf den, der größer ist als jedes Problem. Amen. Und du isst von seiner Liebe und du isst von seiner Freude und du isst von seiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Seid ihr bereit zu essen? Okay, komm, lasst uns aufstehen zusammen. Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Halleluja. Jetzt zum Ende dieses Jahres und am Beginn eines neuen Jahres will Gott uns wirklich essen lassen von diesem Baum des Lebens, dass wir so richtig, richtig gefüllt sind. Gefüllt sind mit Substanz, gefüllt mit Leben, gefüllt mit Herrlichkeit. Und alles beginnt damit, dass wir uns entscheiden, wirklich das andere hinter uns zu lassen. Deswegen ist es immer wieder eine Botschaft der Umkehr. Deswegen muss immer wieder eine Botschaft der Umkehr kommen, weil du merkst selber in deinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke es bei mir, ich bin mal näher dran und mal nicht ganz so nah dran. Und ich muss immer mal wieder auch sagen, so, jetzt bewusst, jetzt ich muss essen vom Baum des Lebens. Ich bin schon wieder in den Dingen so des Alltags völlig verstrickt und hier richtig und da richtig und das machen wir so und das machen wir so und so weiter. Aber ich sag dir, du musst essen vom Baum des Lebens, nicht vom Baum deines Verstandes. Du musst essen, ich meine, dein Verstand ist gut und du kannst ihn gebrauchen für verschiedene Sachen, aber letztendlich, du brauchst diese Substanz des Lebens, die deinen Verstand durchdringt. Und das, weißt du, wenn, ich sag mal so, wenn das Leben deinen Verstand durchdringt, das Leben Gottes deinen Verstand durchdringt, was dann rauskommt, das nennt man Weisheit. Amen. Das andere ist nur irgendeine Erkenntnis. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott will, dass aus unseren Mündern noch viel mehr Weisheit kommt und weniger Meinung und Erkenntnis. Weniger Erkenntnis. Ja, ich habe das erkannt. Ist gut. Bis zum gewissen Punkt ist Erkenntnis gut. Aber das Letztendliche ist Weisheit. Weil Weisheit ist, zu wissen, wie ich die Erkenntnis anwende. Du kannst alle Erkenntnis der Welt haben, aber wenn du es nicht anwenden kannst, hast du nichts davon. Der Geist des Lebens bewirkt, dass aus Erkenntnis Weisheit wird. Halleluja. Wie viele von euch wollen Weisheit im neuen Jahr? Gibt es auch eine gute Verheißung, Jakobus 1. Wen auch immer Weisheit mangelt, der bitte einfach Gott, der jedem gerne gibt. Amen. Halleluja. Also komm, lass uns einfach mal ausstrecken zu Gott und lass uns einfach zusammen einfach ein Bekenntnis sprechen und sagen, danke Vater, dass du uns das Leben geschenkt hast. Jesus Christus, unser Herr. Und Jesus, wir sagen dir heute Morgen, in unserem letzten Gottesdienst am Ende dieses Jahres, wir sagen, Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir im vergangenen Jahr nicht immer gegessen haben vom Baum des Lebens, sondern wo wir uns verlassen haben auf unseren eigenen Verstand, auf unsere eigenen Prinzipien, auf unsere eigene Erkenntnis. Herr, wir kehren ganz neu um und wir entscheiden uns zu essen vom Baum des Lebens, nämlich von dir. Wir kehren um zu dir und zu deinem Geist, zu deiner Weisheit, zu deiner Klarheit, zu deiner Kraft, zu deiner Herrlichkeit. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm in unser Leben. Komm in unsere Herzen. Erfülle uns. Durchdringe uns. Leite uns. Wir machen dir Raum in unserem Leben. Frucht der Liebe. Wir essen von dir. Oh, iss mal ganz bewusst. Im Glauben. Halleluja. Frucht der Freude. Wir essen von dir. Mm, yum, yum, yum, yum. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, dass in dem Essen der Sieg ist. Ja, du darfst es nachsprechen, wenn du kannst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass in dem Essen der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Der Sieg ist, der in jedem Umstand mehr als Überwinder ist, auch im neuen Jahr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns zu einem wirksamen Sauerteig machst. Zu einem wirksamen Salz, das diese Welt durchsalzt und durchsäuert, nachhaltig. Indem wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Halleluja. Heiliger Geist, komm. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Wirken, Herr. Halleluja. Wir preisen dich für dein Wirken hier. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, für dein Wirken. Könnt ihr spielen im Hintergrund? Halleluja. Danke, Herr. Ich glaube, dass der Heilige Geist noch zu einigen auch ganz persönlich reden möchte. Also er ist ein redender Gott. Wenn du dich entscheidest, vom Baum des Lebens zu essen, wenn du dich entscheidest, von Jesus zu essen, wenn du dich entscheidest, Jesus zur Priorität deines Lebens zu machen, dann erweist er sich als lebendig. Und lebendig heißt auch, dass er zu dir redet. Vielleicht redet er zu dir jetzt auch persönlich Dinge, die ihm wichtig sind für dieses kommende Jahr. Ich habe einige Dinge gesagt, von denen ich glaube, dass sie für den Leib Christi wichtig sein werden im kommenden Jahr und auch von dem ich glaube, dass es die Botschaft ist, die Gott auch der Welt bringt im neuen Jahr. Aber Gott kann dir einfach ganz persönlich Dinge zeigen, in diesem Rahmen sozusagen, was es für dich persönlich bedeutet. Vielleicht sagt er dir, hey, setz da deine Prioritäten neu. Ja, mach nicht nur so einen Neujahrsvorsatz, die man nach 6 Wochen wieder vergessen hat, sondern lass wirklich den Heiligen Geist zu dir sprechen und dann lass dir auch gleich von ihm die Strategie zeigen, wie du es umsetzen kannst. Nimm die Weisheit, es umzusetzen, gleich mit. Halleluja. Weil er spricht zu dir. Er zeigt dir Dinge, er zeigt dir Prioritäten. Jesus ist hier. Der Baum des Lebens steht frei vor dir. Du musst nur von ihm essen. Halleluja. Halleluja. Schau, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Halleluja. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles geben? Also Psalm 37, Vers 4 heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Setz einfach dein ganzes Herz auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und du musst nicht mehr frustriert sein und du musst nicht mehr traurig sein und du musst nicht mehr irgendwie denken, ich bin zu kurz gekommen oder irgendetwas, sondern er gibt dir, was dein Herz wünscht. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Korabasiana maschika namandarada. E caramando sania santorodo. Shikaranaso kororo. Komm, lass uns ihn anbeten. Ich tauche immer tief in deinen Strom. Ja, darum geht es. Völlig vereint mit dir, Vater und dem Sohn. Ich tauche immer tiefer hinein in deinen Strom. Völlig vereint mit dir, Vater und dem Sohn. Und ich lasse mich fallen von deiner Liebe her. Alles wird mein und ich möchte immer mehr. Und ich lasse mich füllen von deiner Liebe her. Alles wird leicht und ich möchte immer mehr. Und ich lasse mich fallen und lass dich fallen in seine Liebesstrom. Dich fallen lassen. Du kannst es dir leisten, dich fallen zu lassen. Halleluja. Weil unter dir sind diese ewigen Arme. Unter dir ist der dich hält. Und du kannst niemals tiefer fallen als in seine Hand. Halleluja. Und ich sehe aber, wie dieser tiefe Friede dein Herz erfüllt wie nie zuvor. Tiefer als je zuvor. In Jesu Namen. Danke. Danke, Vater. Halleluja. Und ich sehe Antworten über dir. Ich sehe Antworten. Da kommen Antworten. Ich sehe ganz viele Antworten über dir. auch die im neuen Jahr kommen werden. Vielleicht auf eine Weise, wie du nicht damit gerechnet hast. Aber ich sehe, wie diese Antworten kommen. Und damit Klarheit und Entscheidungen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Das Wonneland. Halleluja. Herzlich willkommen im Wonneland der Söhne. Hadassa im Wonneland der Söhne. Jesus. Jesus. Jesus. Gott, an deiner Wonne. Erfüllst mich und ich juble vor Glück. La la la la la. Und da haken wir jemand anders unter. Lass uns mal zusammen wirklich auch in dieses Wonneland hineintanzen. Come on. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la aufgerührt worden. Und es war wie so, vieles ist hochgekommen einfach. Vieles ist hochgekommen. Und dann war es wie so, weil ich sehe immer diesen Teich, in dem sozusagen so ein Morast am Boden ist und dieser Morast wird so rausgeholt. Und in dem Moment wird erstmal der Teich komplett einfach mit diesem Staub praktisch erfüllt. Und so war es in der letzten oder in der Vergangenheit, bei dir Dinge wurden rausgeholt. Und dann war es so, dass du wie gesagt hast, so, alles ist trüb um mich herum. Aber Gott sagt, es war notwendig, es war wichtig. Aber jetzt bewirke ich, dass sich die Dinge setzen und dass sich die Dinge legen. Und da kommt eine neue Klarheit und da kommt eine neue Herrlichkeit in deinem Leben. Und du wirst es sehen, aber wie diese Klarheit aber jeden Bereich deines Lebens mehr und mehr durchdringt in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Über diesem neuen Jahr, erheb mal deine Stimme und bet mal im Geist. Wir proklamieren über diesem neuen Jahr 2026. Wir proklamieren über diesem neuen Jahr, dass die Herrlichkeit Gottes über dem Leib Christi aufgeht wie nie zuvor. Und dass er seine Salzkraft gewinnt wie nie zuvor. Und dass er seine Lichtkraft gewinnt wie nie zuvor. Und dass er sich erhebt als ein Sauerteig, der alles durchsäuert, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt, das ganze Leben, die Wirtschaft, die Politik, das Erziehungswesen, Herr, durchdringt mit dieser Kultur des Himmels, Herr. Wir proklamieren über dieser Welt, wir proklamieren über unsere Nationen, wir proklamieren Umkehr, wir proklamieren Umkehr zu einer neuen Liebe zu Gott und zu Jesus. Wir proklamieren Umkehr zu einer neuen Liebe zum Wort Gottes. Oh, wir proklamieren Umkehr zu einer proklamieren, Umkehr zu einer neuen Liebe, zur Kirche Jesu Christi, zum Leib Jesu Christi als Ganzes. Wir proklamieren es, Herr. Und wir danken dir, Herr, du hast gesagt, wenn du erhöht sein wirst, dann wirst du alle zu dir ziehen, Herr. Und wir danken dir für diesen Sog, der uns alle an dein Herz zieht, in dein Herz zieht, in diese Einheit zieht, von der wir gerade gesungen haben, Herr. Diese Einheit mit dir, Herr. Ja, mehr noch als auf du und du, Herr. Du hast uns bestimmt, eins zu sein mit dir. Du hast es gebetet, Jesus, ich in ihnen und du in mir, Vater. Wir in eins, verbunden in eins, zusammen in eins. In eins vereint, in dem Namen Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, für diese Einheit. Danke, dass wir in dieser Einheit mit dir, mit dem Baum des Lebens, mit dem Leben schlechthin, dass wir in dieser Einheit, in dieses neue Jahr gehen dürfen, Herr. Als Leib Christi, Herr. Und dass wir so wirklich ein starkes, ein glaubwürdiges Zeugnis sind, Herr. Für diese Welt. Ein glaubwürdiges Zeugnis, das über parteiischen Meinungen steht, Herr, über tagespolitischen Dingen, über Meinungen, über parteipolitischen Dingen, für die und gegen die und gegen die und für die und was weiß ich was. Danke, Herr, dass du uns zu Trägern der Kultur des Himmels machst, Herr. Halleluja. Und damit zu einem Sauerteig, der alles durchsäuert. Halleluja. Und der jedes Gedankengebäude konfrontiert, Herr. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, sie muss fallen, Herr. Jedes Gedankengebäude, Herr, das nicht deinem Reich entspricht, das muss fallen, Herr. Jeder Ismus, der sich gegen dein Reich erhebt, der muss fallen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir proklamieren deinen Sieg, Herr. Oh, wir proklamieren deinen Sieg, Herr. Oh, wir proklamieren deinen Sieg. Komm, lass uns mal den Schofar blasen. Wir proklamieren deinen Sieg, Herr. Oh, wir proklamieren deinen Sieg, Herr. Oh, ja, die Mächte und Gewalten dieser Welt fallen. Und das Reich Gottes kommt. Oh, das kommt, es kommt, es kommt. Und es kommt immer stärker. Und es wird immer stärker. Halleluja. Dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Come on, komm, lass uns nochmal den Herrn so richtig loben und preisen. Lass uns ihm danken für das vergangene Jahr und lass uns ihm danken für ein mächtiges, gewaltiges Jahr 2026, in das wir hineingehen. Oh, danke, Jesus, du bist der Herr. Come here. Wow, er regiert. Er ist der König der Könige. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, darauf lass uns jetzt ein gesalzenes, durchsäuertes Jahresendopfer geben, okay? Amen. Einfach den Heiligen Geist, frag den Heiligen Geist, was darf ich jetzt zum Abschluss dieses Jahres noch hineinsäen in das Reich Gottes, ja, hineinsäen in das, was Gott tut. Ja, in Matthäus 6,33 sagt er, wenn wir unsere Prioritäten darauf setzen, was das Reich Gottes betrifft, übrigens auch in unseren Finanzen, auch in unserem Geben. Ja. Man kann ja auch für so viele Dinge geben und spenden und viele Leute spenden für alles Mögliche an Weihnachten. Aber ich sag dir, wenn du, und es ist nicht schlecht, aber wenn du deine Priorität im Geben auf das Reich Gottes und den Bau seines Reiches setzt, auch im Geben, dann sagt das Wort Gottes, dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Das heißt, Gott wird für dich sorgen. Halleluja. Auch in diesem kommenden Jahr. Also frag den Heiligen Geist, was ist mein Jahresend-Saatopfer heute Morgen? Und wenn du hier vor Ort bist, kannst du jetzt gleich in Bar geben, wenn wir die Eimer durchgeben. Oder du kannst eine Verpflichtungserklärung nehmen, die unter deinem Stuhl liegt, ausfüllen, die eine Hälfte reintun, die andere mit nach Hause nehmen und überweisen in den nächsten Tagen. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Also kannst du auch da geben, per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung. Tu einfach das, was er dir gezeigt hat zu tun. Tu es mit Freude, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist die Kultur des Himmels. Geben mit Freude. Amen. Halleluja. Also das ist immer dann ein Zeichen im Livestream, wenn dann, ja, heute sind wir echt gut dabei. Halleluja. Es ist noch niemand groß rausgegangen, obwohl wir schon beim Geben, jetzt sind noch ein paar rausgegangen. Ja, das ist einfach, da bricht die Kultur des Himmels noch mehr durch. Amen. Weil dann ist Freude beim Geben. Dann ist nicht, okay, jetzt geht's ums Geben. Oh, wegschalten. Schnell woanders hinklicken. Nein, sondern dann sagst du, jawohl, jetzt habe ich wieder Grund, mich zu freuen, weil jetzt darf ich wieder geben. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. In diesem Sinne, lass uns sie einmal durchgeben. Tu das, was er dir gezeigt hat. Während er durchgibt, wie immer, wieder ein paar aktuelle Wunderberichte, was Gott tut. Zum einen aus unserer Glory Life Schule. Wir hatten ja in unserem letzten Glory Life Abend vor den Weihnachtsferien, hatten wir ja eine Aktivierung auch im neuen Leben, im Herrlichkeitsleben, im Zoe-Leben und haben unter anderem auch für Heilungswunder gebetet oder Heilungswunder freigesetzt an diesem Donnerstagabend. Und da sind viele Sachen passiert. Ich habe einige Sachen schon direkt vorgelesen, auch an dem Abend selber, die per E-Mail gleich reinkamen. Aber hier ist noch ein weiteres Wunder. Da heißt es, am 18.12. habe ich durch Gebet ein Heilungswunder empfangen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Tagen unter ständiger Übelkeit gelitten. Nach dem Gebet durch eine Schwester legte sich wie eine Decke auf meinen Magen und dämpfte den Schmerz. Nach einem weiteren Gebet durch den Pastor verließ mich auch das restliche Gefühl von Übelkeit. Halleluja. Und außerdem verließ mich auch so ein Nebel im Kopf. Ich konnte wieder klar denken und sehen. Danke, Papa, du bist so gut. Amen. Halleluja. Noch aus der Glory Life Schule. Gestern in der Glory Life Schule hatte unsere Manuela ein rechtes Knie gesehen, Wort der Erkenntnis, das frei wird von Schmerzen. Sofort wusste ich, dass ich gemeint war und ich nahm es für mich. Ich war im Livestream, da ich seit über 4 Wochen durch eine Meniskusverletzung außer Gefecht gesetzt war und deshalb immer wieder Schmerzmittel brauchte, so auch gestern. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gleich die Veränderung gespürt. Den ganzen Tag über keine Schmerzen mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Und dann noch aus einem Glory House, auch nach dem Lobpreis, ist es passiert durch ein Wort der Erkenntnis, nämlich das Wort der Erkenntnis war, vernichtet wird das Joch auf deiner Schulter. Preis den Herrn, geschah eine sofortige Wunderheilung bei einer anwesenden Person. Sie konnte plötzlich ihren rechten Arm heben und ihre Schulter schmerzfrei in alle Richtungen bewegen. Sie kam nämlich zum Treffen mit einer sehr schmerzhaften Einklemmung und Einschränkung in den Bewegungen des rechten Schultergelenks, bedingt durch Verknöcherungen und Entzündungen, beschrieben in der Medizin mit einem englischen Begriff als Impingement-Syndrom. Es war nicht nur eine übernatürliche Dekompression des Schultergelenks, sondern auch eine Herzerweiterung und Freude in unserer Mitte. Halleluja, das ist gleich die medizinische Diagnose. Ist der Michel, das Glory House von Michel, der ist Arzt. Der, deswegen, da kriegst du immer gleich die Diagnose dazu. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Geben wir Jesus die Ehre für all das, was er tut. Halleluja.